Hier ist Peters Inforadio. Nach dem Ölstreit zwischen Russland und Weißrussland und der Sperrung der Druzhba-Pipeline, durch die sonst russisches Öl nach Westeuropa fließt, steht das Thema Atomenergie plötzlich wieder auf der Tagesordnung. Trotz der offensichtlichen Nachteile des noch unter der rot-grünen Koalition beschlossenen Atomausstiegs will auch die derzeitige Regierung an dem Verzicht auf Kernenergie festhalten. Der Kernphysiker Professor Sigurd Schulien vertritt die Ansicht, dass der Atomausstieg für Deutschland extreme Nachteile bringt. Peters Inforadio hat mit ihm gesprochen. Stichwort Atomausstieg, der ja von den Grünen vor allem forciert wird. Ein Argument ist ja immer, dass Atomkraft so gefährlich sei. Gibt es eigentlich auch ungefährliche Reaktoren? Es gibt keine ungefährliche Technik. Jede Technik, jedes Menschenwerk ist gefährlich, ist mit Gefahr verbunden. Ob der elektrische Strom ist gefährlich, selbst das Wasser, der Wasserhahn kann gefährlich sein. Ja, aber wie verhält es sich jetzt konkret mit der Atomkraft? Es wird ja immer gesagt, vor allem in Bezug auf Tschernobyl, dass ein Atomkraftwerk explodieren kann und die Umwelt verseucht und so weiter. Wie groß ist denn da die Gefahr, dass das passiert? Das Kernkraftwerk in Tschernobyl war ein Kernkraftwerk, das hauptsächlich dazu diente, Plutonium zu erzeugen. Es war ein Kernkraftwerk, das in Deutschland in dieser Form niemals hätte gebaut werden dürfen. Naja, und dann sind damals bei dem Unglück Versuche in diesem Kernreaktor gelaufen, die Sicherheitsvorkehrungen sind abgeschaltet worden und die Leute haben völlig unverantwortungslos gearbeitet. Das lässt sich also in der Literatur nachlesen, was da passiert ist. Und dabei ist der Reaktor zerstört worden. Warum sind denn die deutschen Reaktoren anders oder was macht die deutschen Reaktoren anders? In Deutschland sind Druckwasserreaktoren im Einsatz. Die sind inhärent sicher. Die sind also mit normalem Wasser gekühlt. Die werden mit normalem Wasser gekühlt. Wenn diese Kühlung ausfällt, schaltet sich der Reaktor automatisch ab. Ah ja, das heißt, es kann also nichts explodieren in dem Sinn. Die Temperatur kann trotzdem noch steigen aufgrund der Nachwärme. Weil in den Brennelementen ist sehr viel Radioaktivität gespeichert und die zerfallende Radioaktivität produziert Wärme. Denn Sie wissen, die Erde ist sehr stark radioaktiv im Inneren und da haben wir Temperaturen von weit über 1000 bis zu 6000 Grad Celsius. Diese Temperatur kommt im Wesentlichen durch die radioaktiven Zerfälle im Inneren der Erde. Das heißt also, im Kernreaktor haben wir also sehr viel radioaktive Substanzen. Auch wenn der Reaktor ausfällt, der Druckwasser, wenn die Kühlung ausfällt, wird weiter Wärme produziert. Da sind natürlich nun Vorkehrungen getroffen, dass durch andere Kühleinrichtungen die Temperatur nicht zu hoch wird, sodass der Reaktorkern schmilzt. Kommen wir mal zur Politik. Es wird ja debattiert über den Atomausstieg. Ist er sinnvoll? Für Deutschland ist der Atomausstieg tödlich, weil damit die Fähigkeit, Industrie zu betreiben, in Deutschland beendet ist. Wir brauchen Energie, um unsere Industrie am Laufen zu halten. Und ohne Energie ist das nicht möglich. Der Ausstieg aus der Kernenergie ist also für Deutschland tödlich, weil es keine Ersatzenergien gibt. Das Erdöl wird knapper, es wird Kriege um die Erdölressourcen geben. Deutschland muss von diesem Plan, aus der Kernenergie auszusteigen, Abstand nehmen. Glauben Sie, dass es möglich ist, den Klimawandel durch Atomstrom zu bekämpfen? Es ist auch eine komplizierte Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Die Erwärmung des Klimas wird dem CO2 in die Schuhe geschoben. CO2, das in die Atmosphäre steigt, soll eine Erwärmung der Erde, der Erdatmosphäre bewirken. Und das ist nicht bewiesen und physikalisch auch nicht beweisbar. Wir haben im Augenblick ein Steigen der Temperaturen auf der Erde. Das wird aber nicht durch das CO2 bewirkt, sondern durch die Sonne. Die Sonne ist der eigentliche Motor der Klimaerwärmung. Es hat, seit die Erde existiert, hat es Klimaänderungen gegeben. Immer. Die sich allerdings erst im Laufe von vielen tausend oder Millionen Jahren bemerkbar gemacht haben. So war also zum Beispiel vor 300 Millionen Jahren Europa ungefähr auf der Höhe des Äquators. Nicht? Wir sitzen auf einer Scholle. Diese Scholle, auf der Europa liegt, ist dann im Laufe der Zeit nach Norden gedriftet und nach 300 Millionen Jahren etwa sind wir jetzt hier auf dem 50. Breitengrad. Und welche Folgen hat denn jetzt die Klimaerwärmung für uns, für unsere Energiepolitik vor allem? Die Klimaerwärmung ist ein politisches Gespenst, das von interessierten Mächten verbreitet wird, um unsere Industrie kaputt zu machen. CO2 entsteht immer bei Verbrennung von Kohle, bei Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Es gibt nun Bestrebungen, schon seit langer Zeit die deutsche Industrie zu vernichten. Und die beste Möglichkeit, diese Industrie zu vernichten, ist, Deutschland in völlige Abhängigkeit von den Globalisierern zu bringen durch die Energiezufuhr. Man hat es ja dazu gebracht, Deutschland ist groß geworden durch seine Kohle vor 100 Jahren, 150 Jahren. Durch diese CO2-Hysterie hat man es erreicht, die Kohlenutzung im Laufe der Jahre immer weiter reduziert worden ist. Stichwort Kohle. Sie haben bei anderer Gelegenheit mal vorgeschlagen, dass man mittels Atomstrom Kohle verflüssigen soll. Können Sie das mal etwas näher erläutern? Die Kohleverflüssigung ist ein Verfahren, das während des Ersten Weltkriegs und danach von deutschen Wissenschaftlern und Technikern entwickelt worden ist. Die einzige Energiereserve, die wir in Deutschland haben, ist die Kohle. Die gibt es in großen Mengen. Und es ist den Wissenschaftlern gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, um Kohle zu verflüssigen. Das ist also ein relativ einfaches Verfahren. Man bringt Kohle auf eine Temperatur von 1000 Grad, dann leitet man Wasser darüber, über diese glühende Kohle. Es darf kein Sauerstoff dabei, sonst würde sie ja verbrennen. Die Kohle glüht also in Abwesenheit von Sauerstoff. Man bläst dann Wasser darüber, dabei wird das Wasser zersetzt und es entsteht Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Das ist ein Synthesegas. Wenn Sie jetzt dieses Gasgemisch bei bestimmten Drucken und Temperaturen über einen Katalysator leiten, entstehen Kohlenwasserstoffe, zum Beispiel Benzin oder Öle oder auch Kunststoffe. Nicht? Und dieses Verfahren ist also nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren entwickelt worden in Deutschland und hat an sich im Zweiten Weltkrieg, also diese Art der Benzinerzeugung, synthetisches Benzin, war an sich fast die einzige Reserve für das deutsche Heer, für die deutschen Flugzeuge und Tanks. Haben wir denn überhaupt genug Kohle, um heutzutage den Bedarf an Energie mit Kohleverflüssigung zu decken? Ja, nur liegt die sehr tief im Ruhrgebiet und die Flöze sind nicht so dick wie zum Beispiel in Kanada oder in den USA. Nur, wenn wir jetzt ein Verfahren haben, die Kohle unterirdisch zu vergasen, dann können wir die auch in 2000 Meter Tiefe oder noch tiefer verflüssigen. Und es ist in den 60er und 70er Jahren im Ruhrgebiet der sogenannte Hochtemperaturreaktor entwickelt worden. Das ist ein Reaktor, ein Kernreaktor, der Temperaturen von 1000 Grad machen kann. Er wird mit Helium gekühlt. Dieses heiße Helium von 1000 Grad kann man nun über Kohle leiten und dann Wasser dazugeben, dann entsteht Synthesegas und aus diesem Synthesegas kann man jetzt Benzin, Öl, Kunststoffe und weitere Dinge machen. Dabei sinkt die Temperatur des Heliums, sagen wir mal auf 800 Grad bei dieser Vergasung der Kohle. Man kann denn, nachdem man die Kohle vergast hat, das heiße Helium dazu verwenden, eine Turbine anzutreiben. Man kann also wie in einem normalen Reaktor mit diesem heißen Gas auch Elektrizität erzeugen. Die normalen Kernreaktoren, die Druckwasserreaktoren, haben Temperaturen von etwa 350 Grad Celsius. Mit diesen Temperaturen lässt sich keine Kohle vergasen, lässt sich nur Elektrizität erzeugen. Während der Hochtemperaturreaktor ist eine geniale Entwicklung deutscher Ingenieure und Wissenschaftler. Mit diesem Kernreaktor kann man also sowohl Kohle vergasen, Wasserstoff produzieren, Kunststoffe produzieren, und man kann Elektrizität machen. Und dann ist die Temperatur, nachdem das Gas aus dem Generator, aus der Turbine rauskommt, hat es dann immer noch Temperaturen von 150, 160 Grad. Damit kann man dann auch noch Fernwärme machen. Das heißt also, mit diesem Reaktor, der in den 70er und 80er Jahren in Deutschland im Ruhrgebiet entwickelt worden ist, im Hintergrund der Gedanke, Kohleverflüssigung, aber auch Elektrizitätserzeugung und Fernwärme, der ist denn aus politischen Gründen ist die Entwicklung eingestellt worden. Das damals, als der Herr Rau Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen war. Das war so um 1989 rum. Das war ein tödlicher Schlag für die deutsche Wissenschaft und für Deutschland insgesamt. Diese Einstellung der Entwicklung des Hochtemperaturreaktors. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk. Hier ist Peters Inforadio. Sonnen- und Windenergie sind wieder einmal als die Energieträger der Zukunft im Gespräch. Was aber tun wir, wenn es windstill ist und regnet? Der Energieexperte Professor Sigurd Schulien zeigt Wege auf, wie der Ökostrom heute gespeichert werden könnte, wenn die rot-grüne Umweltpolitik der 1990er Jahre wirklich Sinn gemacht hätte. Das Zauberwort heißt Wasserstoff. Sonne und Wind gelten ja als Energieträger der Zukunft. Was machen wir aber, wenn es windstill ist und regnet? Dann haben wir halt keinen Strom. Nach dem heutigen Stand der Technik, dann wird es halt dunkel bzw. kalt. Oder wir können den Strom aus dem Ausland einführen. Der Sinn dieser Antwort ist an sich leicht zu verstehen. Wenn kein Wind da ist, dann liefern die Windräder keinen Strom. Und deswegen ist schon seit vielen Jahrzehnten in deutschen wissenschaftlichen Gremien davon die Rede, dass die erneuerbaren Energien nur Sinn machen, wenn sie auch gespeichert werden können. Also wenn die Windräder oder die Solarzellen keinen Strom liefern, dann muss er halt von einer anderen Stelle kommen. Und die Wissenschaft und Technik in Deutschland sagte jahrzehntelang, das machen wir am besten mit Wasserstoff. Mit Batterien den Strom zu speichern aus den Windrädern, das ist unwirtschaftlich und viel zu teuer. Der geeignete Speicher für Sonnenenergie und Windenergie ist der Wasserstoff, der in beliebigen Mengen vorhanden ist auf dieser Welt, allerdings nicht rein als Gas, sondern in Verbindungen immer nur. Das Verbrennungsprodukt von Wasserstoff mit Luft ist Wasser. Es ist also umweltfreundlich. Der Wasserstoff ist auch leicht speicherbar. Wie weit ist man denn da jetzt in dem Bereich gekommen? Man hat in den vergangenen Jahrzehnten immer ein bisschen auf diesem Gebiet geforscht und entwickelt. Ich war also auch in den vergangenen 25, 30 Jahren intensiv daran beteiligt, an der Entwicklung von entsprechenden Systemen zur Speicherung von Sonnenenergie und Windenergie in Form von Wasserstoff. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass die Politik das nicht so sehr förderte und nicht so sehr wünschte. Wie speichert man Sonnenenergie oder Windenergie in Form von Wasserstoff? Die Windräder produzieren elektrische Energie, entsprechend den Windstärken mal mehr, mal weniger. Wenn die Windräder mehr Energie produzieren, als im Augenblick erforderlich ist, dann kann man diese Überschussenergie dazu verwenden, Wasserstoff zu erzeugen, indem man die elektrische Energie in einen sogenannten Elektrolyseur gibt. Dieser Elektrolyseur zersetzt Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Diesen Wasserstoff kann man speichern und wenn dann Windflaute ist, kann man mit diesem Wasserstoff einen Motor betreiben, entweder einen Ottomotor oder neuerdings auch Brennstoffzellen. Kann man da also einen ganz normalen Ottomotor nehmen? Ja, das war früher in manchen Fällen üblich. So sind zum Beispiel die Zeppeline in den 30er Jahren mit Wasserstoffmotoren zum Teil angetrieben worden. Das ist also eine bekannte Technik. Der Motor muss halt ein bisschen umgebaut werden, damit er statt mit Benzin mit Wasserstoff betrieben werden kann. Das sind also Vorschläge, die von Wissenschaft und Technik in Deutschland gemacht worden sind, entsprechende Dinge zu entwickeln. Aber es ist nicht im großen Maßstab und mit dem entsprechenden Nachdruck von der Politik beantwortet worden. Und man hat das also nicht sonderlich gerne gesehen. Genauso wie Energie aus den Solarzellen in Form von Wasserstoff gespeichert werden kann. Die Solarzellen liefern elektrische Energie. Wenn die Sonne nun sehr intensiv scheint und mehr Energie aus den Solarzellen kommt, als im Augenblick benötigt wird, kann man mit dieser Überschussenergie Wasserstoff produzieren. Das Problem bei dem Wasserstoff liegt in der Speicherung. Es entstehen also große Mengen Wasserstoff und wie kann man den speichern? In Form von Tanks, Drucktanks, sind aber riesige Tanks. Das Problem ist an sich noch nicht so richtig gelöst, wie man große Mengen Wasserstoff speichern kann. Man kann den Wasserstoff allerdings zum Beispiel mit Kohlendioxid reagieren lassen. Kohlendioxid, wie er bei allen Verbrennungsprozessen entsteht. Und dieses Kohlendioxid und plus Wasserstoff gibt, wenn man dieses Gasgemisch über einen Katalysator leitet, gibt Methanol. Oder wenn man andere Katalysatoren verwendet, kann man daraus Benzin erzeugen. Aber die einfachste Methode ist, Methanol aus Wasserstoff und CO2 zu produzieren. Methanol ist ein flüssiger Energieträger, der also in großen Tanks oder auch in unterirdischen Kavernen gespeichert werden kann. In großen Mengen, wie heutzutage Benzin. Mit Methanol kann man Autos fahren lassen, man kann das zu Heizzwecken verwenden. Methanol ist auch ein Abfuhrprodukt für Chemikalien, für Kunststoffe und ähnliche Materialien. Was sollte denn Ihrer Meinung nach die Politik jetzt tun, um diese Technologie zu fördern? Bisher sind diese Entwicklungsarbeiten immer so in kleinen Gruppen bearbeitet worden. Eine Gruppe arbeitete gegen die andere, es war kein großes Konzept vorhanden. Es müsste ein einheitliches Konzept erarbeitet werden, wie die Entwicklung vor sich gehen sollte, zum Beispiel zum Erzeugen von großen Mengen Wasserstoff. Jetzt zum Beispiel entsprechende Elektrolyseure zu bauen, sehr große Elektrolyseure, aber eventuell auch große Hochtemperaturreaktoren, in denen Wasserstoff auch produziert werden kann. Dann müssten die Brennstoffzellen zügig entwickelt werden. Das läuft ja auch nicht so, wie es früher gelaufen ist, wenn man irgendein großes Projekt hatte. Dann zum Beispiel die Entwicklung der Kohleverflüssigung oder die Entwicklung der Kernreaktoren oder die Mondlandung. Dann hat man da sehr große Mittel in Bewegung gesetzt und der Staat hat das sehr stark gefördert. Heute gibt es also sehr viele Gruppen, die mehr gegen als miteinander arbeiten und man hat manchmal so das Gefühl, dass es sogar erwünscht ist. Es müssten also die entsprechenden Geräte für die Wasserstofftechnik gebaut werden, entwickelt werden und nur auf diese Art und Weise kann dann im Laufe der Zeit die regenerative Energie zum Zuge kommen nach etwa 20 bis 30 Jahren. Ohne Speicherung ist der sehr ungleichmäßig anfallenden Sonnen- oder Windenergie werden die erneuerbaren Energien keine Chance haben. So, also es müssten die entsprechenden Wasserstofferzeuger entwickelt und gebaut werden, es müssten die entsprechenden Speichermöglichkeiten entwickelt werden, es müssten dann die entsprechenden Geräte zum Verbrennen von Wasserstoff entwickelt werden, zur Erzeugung von elektrischer Energie, zum Beispiel in Brennstoffzellen oder zur Erzeugung von Wärme in entsprechenden Geräten. Das ist eine sehr große Aufgabe. Es müssten die Energieinfrastruktur für Wasserstoff- bzw. Methanoltechnologie ausgebaut werden. Es müssten also entsprechende Gasleitungen für Wasserstoff verwendet werden. Und das Ganze läuft dann zum Teil auf dezentrale Energieversorgungssysteme hinaus. Nochmal eine Frage zu den Ursachen. Also der Grund für die Entwicklung dieser alternativen Energien ist ja die Klimaänderung. Sie haben mal bei einer anderen Gelegenheit gesagt, der eigentliche Grund für die Klimaveränderungen wäre nicht das CO2, sondern die Sonneneinstrahlung. Da frage ich jetzt mal ganz naiv, wieso scheint denn die Sonne heute heißer als früher? Das Klima hat sich im Laufe der Jahrmillionen dauernd verändert. Die Intensität der Sonnenstrahlung hat sich im Laufe von vielen Millionen Jahren verändert. Man hatte vor 2-3 Milliarden Jahren etwa eine Sonneneinstrahlung außerhalb der Erdatmosphäre von etwa 100.000 Watt pro Quadratmeter. Heutzutage liegt die Sonneneinstrahlung bei etwa 1400 Watt pro Quadratmeter außerhalb der Erdatmosphäre. Das hängt mit der Masse und der Größe der Sonne zusammen. Aber das ist eine Entwicklung, die sich im Laufe von Milliarden Jahren ergeben hat. Die Sonne ist an sich ein sehr eigenwilliger Strahler. Man hört ja von den Sonnenflecken. Zum Beispiel sind alle 10 bis 15 Jahre gibt es ein Sonnenfleckenmaximum. Bei einem Maximum der Sonnenflecken wird die Strahlung, die nicht sichtbare Strahlung der Sonne, sich stark erhöhen oder erhöht sich immer sehr stark bei einem Sonnenfleckenmaximum. Das heißt, das ist nicht das sichtbare Licht, dessen Strahlung verstärkt wird, sondern es sind die hochenergetischen Korpuskel, der sogenannte Sonnenwind, der von der Sonne kommt und der unsere Atmosphäre zum Beispiel auch ionisiert in den oberen Schichten. Diese hochenergetische Strahlung, das sind sogenannte Protonen, also Wasserstoffkerne, die in großer Menge bei einem Sonnenfleck, bei Sonnenfleckenmaximum zur Erde kommen, bewirken in der Nähe der Erde ein starkes Magnetfeld. Das ist ja ein sehr intensiver Strom, elektrischer Strom, der dort durch den Weltraum saust. Dieser Strom ist mit einem starken Magnetfeld verbunden. Und dieses Magnetfeld hindert nun die hochenergetischen Strahlungen aus dem Kosmos, sehr intensive Strahlung aus dem Kosmos mit hoher Energie. Diese Strahlen, das sind Ionenstrahlen, gelangen durch das Magnetfeld, das von den Sonnenwind bewirkt wird, nicht zur Erde. Diese kosmische Strahlung bewirkt aber zu einem wesentlichen Teil die Wolkenbildung auf der Erde. die Ionen, die durch die hochenergetische Strahlung erzeugt werden, dienen als Kondensationskerne für den Wasserdampf, der aus den Meeren in die Atmosphäre steigt. Und dann kann sich an diesen ionisierten Luftteilchen können sich Wassertröpfchen bilden. Dadurch entstehen Wolken. Wenn Wolken entstehen, wird die Sonnenstrahlung auf die Erde reduziert. Das sieht man auf Bildern aus dem Weltraum, Satellitenbildern aus dem Weltraum. Die Wolken erscheinen dort weiß. Sie reflektieren also intensiv bis zu 30% des einfallenden Lichts zum Meer. Und trotzdem wird es dann wärmer auf der Erde? Nein, wenn viele Wolken sind, wird es nicht wärmer, sondern dann wird es kälter allmählich, weil dann weniger Strahlung kommt. Wenn jetzt diese hochenergetischen Teilchen aus dem Weltraum, die also nicht von der Sonne kommen, sondern aus den Tiefen des Weltraums, von Supernova-Explosionen und ähnlichen Phänomenen herrührend, wenn diese hochenergetischen Teilchen nicht zur Erde kommen, bilden sich weniger Wolken. Und wenn sich weniger Wolken bilden, wird die Sonnenstrahlung größer und dadurch erwärmt sich die Erde. Jetzt ist mir aber der Zusammenhang noch nicht ganz klar zwischen dem Sonnenwind und der Erderwärmung. Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern? Der Sonnenwind behindert die hochenergetischen Teilchen aus dem Weltraum in die Atmosphäre einzudringen, sondern die werden abgelenkt durch das Magnetfeld des Sonnenwindes. Und dadurch haben wir eine geringere Wolkenbildung und dadurch erwärmt sich die Erde. Was dann passiert weiter, dadurch, dass die Temperatur der Erde steigt, wird mehr Wasser verdampft. Wir haben mehr Wasserdampf in der Luft, nicht? Das ist also im Augenblick der Fall. Die Erde hat sich also in den letzten Jahren erwärmt, weil wir ein Sonnenfleckenmaximum hatten. 2001 um etwa war das Maximum gewesen. Die Erde hatte sich erwärmt. Und das Maximum ist jetzt überschritten, aber das Meer hatte sich erwärmt. Es ist mehr Wasserdampf in der Luft. Das führt dazu, dass dann mehr Wolken entstehen. Dadurch sinkt allmählich die Temperatur wieder. Das heißt, das eigentliche Klimagas auf dieser Erde ist nicht das CO2, sondern der Wasserdampf. Es gibt nun andere Gründe für das Steigen der Temperatur der Erdatmosphäre, aber der wesentliche Grund ist die wechselnde Intensität der Sonnenstrahlung. Jetzt nicht die des sichtbaren Lichtes, sondern die Strahlung, die im Zusammenhang mit den Sonnenflecken entsteht. Und dieser Sonnenwind bewirkt, dass weniger Wolken auf der Erde entstehen, in der Atmosphäre entstehen und dadurch wird es wärmer. CO2 wird mit einer sehr geringfügigen Änderung des Temperaturanstiegs bewirken. Der wesentliche Temperaturanstieg zurzeit ist durch die Wirkung des Wasserdampfs und der Wolken hervorgerufen. Das heißt, es wird also langfristig auf jeden Fall wieder kühler? Ja, langfristig ja. Es gibt aber noch andere Gründe für den Temperaturanstieg. Wir haben nicht nur diese periodischen Sonnenflecken alle 10 bis 15 Jahre, sondern es gibt noch andere Effekte, die man jetzt in den letzten 200 Jahren beobachtet hat, die man aber noch nicht so genau erklären kann, ist, dass sich die Strahlung der Sonne periodisch verändert. Alle 90 Jahre gibt es einen Rhythmus und alle 200 Jahre und dann alle 15 Jahre, also alle 11 bis 15 Jahre. Das sind also Effekte, Phänomene, die durch die Sonne hervorgerufen werden. Sehen Sie zum Beispiel dieser Sturm, der in den letzten Tagen hier getobt hat. Der wird durch riesige Energiemaschinen hervorgerufen. Und diese Energiemaschine, dieser Motor ist die Sonne. Ein menschliches Werk könnte diese Luftmassen, die dort bewegt worden sind und jetzt noch zum Teil bewegt werden, nicht in Bewegung versetzen. Gucken Sie, ein Quadratzentimeter Luftatmosphäre oder Luftfläche wiegt ungefähr ein Kilo. Und nun stellen Sie sich vor, über ganz Europa können Sie sich ausrechnen, es sind etwa 10 Millionen Quadratkilometer, war die Luft in Bewegung geraten, und zwar in ganz erhebliche Bewegung. Die Energie, um derartige Luftmassen in Bewegung zu setzen, würden also auch nicht von 10 Milliarden Kernkraftwerken hervorgeschaffen werden können. Das schafft nur die Sonne mit den riesigen Energiemengen, die von der Sonne zur Erde kommen. Nun, da fragt man sich natürlich, wer hat ein Interesse daran zu behaupten, dass CO2 die Ursache der Temperaturerhöhung ist? Das ist eine Frage, die man schwierig beantworten kann, weil man da nur auf Indizien angewiesen ist und auf den gesunden Menschenverstand und das logische Denkvermögen. Da kann ich Ihnen natürlich nur meine ganz persönliche Meinung sagen und ich wäre froh, wenn es nicht so wäre, wie es mir scheint. Es gibt eben vermutlich Leute auf dieser Welt, die Industrienationen, eventuell auch Deutschland, eben abhängig machen wollen von ihren Energielieferungen, von ihren Erdöllieferungen. In Deutschland war die Energieversorgung in den letzten oder seit etwa 1850 im Wesentlichen durch die Kohle gewährleistet. Und Kohle produziert sehr viel CO2 beim Verbrennen. Und nun musste Deutschland diese CO2-Problematik kam ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg auf, wurde denn CO2 plötzlich ein gefährliches Gift und eine Substanz, die es zu vermeiden gibt. Ohne CO2 gibt es kein Leben auf dieser Erde. CO2 ist genauso wichtig fürs Leben der Pflanzen wie Wasser und Sonnenlicht. Ist es diesen Herrschaften aber gelungen, das CO2 als Giftstoff und als gefährlich für die Menschheit hinzustellen? Also das ist vermutlich der Grund dafür, dass nun alle Leute seit einigen Jahrzehnten das CO2 als gefährliche Substanz verleumden, was es ja nun nicht ist. Und das CO2 ist auf jeden Fall nicht für die Temperaturerhöhung auf der Erde in den letzten Jahren verantwortlich. Das Klima hat sich im Laufe der Geschichte dauernd verändert. Man lernt das in der Schule, in der Bibel, da gab es die 7 fetten und die 7 mageren Jahre. Zum Beispiel um 1000 nach Christus haben die Wikinger Grönland besiedelt. In Norwegen konnte man Wein anpflanzen, so zwischen 1000 und 1400. Und danach begann dann eine Art Eiszeit, nicht von etwa 1400 bis etwa 1850. War das Klima wesentlich kälter als jetzt und seit etwa 1880 ist es nun kontinuierlich ansteigend, aber nur durch Effekte, die von der Sonne herrühren, also durch den Sonnenwind, durch die Sonnenstrahlung, nicht des sichtbaren Lichtes, sondern die Protonenstrahlung, die von der Sonne herrührt. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in einem völlig normalen Zyklus. Ja. Ja, das Klima hat sich in den letzten Millionen Jahren sehr oft verändert und das ist also absolut normal, was da zurzeit passiert. Und wir sollten uns an sich freuen, dass es hier ein bisschen wärmer wird und man dann im Winter nicht mehr nach Tunesien fahren muss, um der kalten Jahreszeit auszuweichen. Professor Schulien, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.